eine Lösung. Eine Lösung lässt sich darin wohl nicht finden. Wenn man versucht, seine Ziele zu erzwingen, wird Widerstand allmählich nur anwachsen. Und es wird Zeit, neue Pläne zu erschaffen. Auseinandersetzung, wir waren mal ein Teil. Auseinandersetzung, doch heute sind wir keins. Auseinandersetzung, wir werden wieder eins. Auseinandersetzung, eine Wahl, die dir nicht bleibt. Sonnenuntergang, wenn der Mond am Himmel steht. Eine Todesmelodie, wenn Licht den Schatten übergeht. Ich verfluche alles Leben, bis das Blut endlich wegzuwaschen geht. Was an meinen Händen klebt, bin ich gut oder böse, denke ich schwarz oder weiß. Dunkle Materie, von euch bestimmt kein Teil. Hab sie fallen gelassen, meine ganze Menschlichkeit. Eine Klinge, geschliffen der Dämonen-Samurai. Sonnenuntergang, wenn der Mond am Himmel steht. Eine Todesmelodie, wenn Licht den Schatten übergeht. Ich verfluche alles Leben, bis das Blut endlich wegzuwaschen geht, was an meinen Händen klebt. Ich denke nicht, dass sich jemals etwas ändert. Ich denke nicht, dass sich die Menschen jemals ändern. Seitdem es Leben auf der Erde hier so gibt, war immer ausschlaggebend, welcher Urinstinkt im nächsten Augenblick die Oberhand gewinnt. Und er kommt mit Politik, doch wo liegt denn da der Sinn? Jedes einfache Wesen ist uns weit überlegen. Würdet ihr verstehen, welche weiteren Wege Körper und Geist vereint zurücklegen? Jede einzelne Träne des Diamanten trägt eine Zahl, ich war die Nummer 2. Doch irgendwann werden wir wieder die 1. Sonnenuntergang, wenn der Mond am Himmel steht. Eine Todesmelodie, wenn Licht den Schatten übergeht. Ich verfluche alles Leben, bis das Blut endlich wegzuwaschen geht. Was an meinen Händen klebt.